Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du siehst in der Fußgängerzone Jugendlichen zu, die Breakdance machen und hörst, wie sich ein Mädchen, Henriette, und eine ältere Dame darüber unterhalten. Denn deine Seele ist ein Mosaik, das Beziehung und Begegnung als Nahrung und Fundament braucht. Feind oder Freund, Freund oder Feind. Puh, komm, setz dich hier hin. Da ist noch Platz. Danke. Das war anstrengend, was? Was ist das, was ihr da macht? Das ist Breakdance. Gefällt es Ihnen? Ich finde, das sieht gut aus. Wie heißt du denn? Henriette. Wie lange machst du schon Breakdance, Henriette? Seit etwa 3 Jahren. Und du bist jetzt 12, schätze ich. Nicht ganz. Ich bin erst 11. Oh, das war jetzt aber ein toller Sprung, den der Junge da gemacht hat. Sag mal, Henriette, wie bist du denn auf Breakdance gekommen? Das erste Mal habe ich Breakdance im Fernsehen gesehen und es hat mir sofort gefallen. Ihre Klamotten, die Musik, die Moves, die waren alle so cool. Zu denen wollte ich unbedingt gehören. Also fing ich mit dem Training in einem Kurs an. Und jetzt trainiere ich 2-mal in der Woche. Das finde ich schön. Früher haben die Mädchen in deinem Alter Ballett gemacht. Aber das hier ist viel lebendiger und erfrischender. Ich finde es gut, dass sich die jungen Leute immer wieder mal was Neues ausdenken. Haben Sie früher auch getanzt? Ach, wir sind damals in die Disco gegangen. Aber die Tänze, die wir getanzt haben, waren für ihre Zeit auch super modern. Und die alten Leute von damals haben sich enorm aufgeregt. Ich sehe nicht viele Mädchen hier. Das machen wohl hauptsächlich Jungen, oder? Ja, es sind mehr Jungen. Ich bin beim Breakdance eines der wenigen Mädchen in meinem Alter. Aber ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich bin etwas Besonderes. Ich kann ehrlich gesagt keine Schritte oder Regeln erkennen. Beim Breakdance gibt es keine festen Regeln. Man kann im Grunde tanzen, wie man will. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Oh, das täuscht. Es gibt zwar keine Regeln, aber einfach ist der Tanz deswegen trotzdem nicht. Man muss Akrobatik, Moves und Steps können. Steps? Sind das die Schritte? Ja. Das sind die Bewegungen. Moves und Steps, das kommt aus dem Englischen. Bei mir hat es etwa 2 Jahre gedauert, bis ich etwas vorführen konnte, das richtig gut aussah. Aha, dann kommt das aus Amerika, nehme ich an. Ja, Jugendliche aus Bronx haben damit begonnen. Toller Move, Victor! Das war ja reine Akrobatik. Tanzt ihr nur auf der Straße? Nein, nicht nur. Es gibt auch Battles. Das sind Tanzwettbewerbe. Da treten einzelne Tänzer oder ganze Teams gegeneinander auf. Aber ich bin noch lange nicht so weit. Ich tanze vorerst nur auf der Straße. Wie lange dauert es, bis man so schöne Figuren tanzen kann? Das Lernen neuer Moves und Steps kann manchmal schwierig sein und man muss ganz schön lange üben. Aber da hilft nur eines. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. So mache ich es auch immer. Mein Auftritt! Ich drück dir die Daumen, Henriette.